Beim Dico blicke ich nicht durch, inwiefern, ja, ach, also es ist jedes Mal schön, wenn wir uns sehen und oh, er freut sich auch total und da kommen wir öfters, aber der Dio lacht halt eher darum, wir gehen zu ihm, aber nicht umgekehrt. Und was da halt so, also, nein, danke, denke ich halt, ach, er will auch wahrscheinlich so leben, wie er momentan leben wird. Auch mehr so, halt mehr fixiert auf Freundin und so. Und das ist halt eben sein Sache. Aber wir haben da schon zum nächsten Punkt gegangen, der abgehandelt werden muss. Frauen. Nehmen wir mal mehr als 10 Frauen, die wir mit Titel haben. Ja, es ist auch ein bisschen traurig, finde ich eigentlich. Es gibt mit der Recherche, die Putting erreichen ihre Frauen irgendwie weiter, in den nächsten. Ja, der Albernbach hat in Kellerbach hat, waren die gute aussehende Frau, mit denen du was machen konntest, Alter, vergriffen. Glücklicherweise ist dann die Pittlinge dazu gekommen. Er vergisst es nie, wie er zum ersten Mal Smeggy gesehen hat. Trotzdem zu wenig. Ah ja, nur gutes Aussehen macht sie auch nicht, muss ich auch mit der. Das ist der erste Punkt, aber wenn dann der zweite kommt, wird es ja auch nochmal problematischer. Das, was ich hier letztens abends mal gesehen habe, mit einer Frau aus Pittlingen in Köln, aber wenn ich doch über Arzt würde, dann bin ich bald totgelacht. Das ist echt so. Die Pittlinger denken über Frauen weiter. Nein? Also mal mit der Birgit zusammen. Der Birgit? Der Birgit. Der, die jetzt Sonderspiel gegangen ist. Nee, die Birgit. Alter, mit der Bärbel. Nicht mit der Bärbel, nur. Ach, alles klar. Ja, die waren wir nicht aus Pittlinger. Das ist ja egal. Ja. Die ist halt mit Wilma zusammen. Ja. Der Wilma war vorhin mit der Frau zusammen, die halt mit einem anderen Typ aus der Szene ist. Was ist das? Das läuft echt an den Kreisen. Sie werden mit der Brüger zusammen. Aber auch jemand, der in dieser Szene irgendwie... Das sind aber typische Sachen. Die triffst du überall, egal ob in Kellerbach oder Berlin. Das liegt aber daran, dass es keine Frauen gibt. In der ganzen Szene. Kaum.